Entsuft den Bart. Entsuft den Bart. Entricht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da ist es. Da, in Bart. Da, in Bart. Und uns Menken schon sind Spatzen. Vielen Soft. Vielen Soft. Gut. Dringen. Tuberkulos. Tuberkulose. Gut. Dringen. Tuberkulos. Tuberkulos. Gut. Dringen. Tuberkulos. Tuberkulos. Gut. Dringen. Tuberkulos. Tuberkulos. Das mein Spatz. Spatz. Spatz. Das mein Spatz. Spatz. Spatz. Das mein Spatz. Spatz. Spatz. Das mein Spatz. Spatz. Spatz. Gut. Dringen. Tuberkulos. Tuberkulos. Gut. Dringen. Tuberkulos. Tuberkulos. Gut. Dringen. Tuberkulos. Tuberkulos. Gut. Dringen. Tuberkulos. Tuberkulos. Das mein Spatz. Spatz. Spatz. Das mein Spatz. Spatz. Spatz. Das mein Spatz. Spatz. Spatz. Das mein Spatz. Spatz. Spatz. Gut, Dringen, Tuberkulos.